Yeah, Elbone. Fängst du auch an durchzudrehen, wenn alles auf einmal kommt? Wenn du mal einen Scheißtag hast, kein Stück weiterkommst. Wenn du sicher bist, dass du dein Ziel vor Augen hast, aber dem Ziel nicht näher kommst, obwohl du keine Pausen machst. Dir geht die Luft aus, wobei du stetig atmen kannst. Du hast keine Lust drauf, aber hast den Tatendrang. Dann fang doch endlich mit deinen Taten an. Lern fürs Leben, weil es nicht schaden kann. Dir tut schon dein Kopf weh, weil alles nur ein Traum ist. Du hast den Wille, aber nicht die Kraft und traust dich nicht den Weg zu gehen, der von Anfang an das Ziel war, weil du das Ziel Niederlage wärst, obwohl es Sieg war, bewegst dich, obwohl du ruhig schlafen solltest. Denk im Schlaf nach, was du sagen wolltest, ob du dich entschieden hast, für alles zu kämpfen. Wer nun mal keine Ziele hat, dem kann man's nicht verdenken. Ich bin so leblos, wenn ich auf diesen Faden wander. Wär an manchen Tagen gern ganz woanders. Oh yeah. Hab schon lange nicht mehr die Luft der Freiheit eingeatmet. Hey, du bitte zeig mir den Weg, weil ich keine Zeit mehr habe. Ich bin so leblos, wenn ich auf diesen Faden wander. Wär an manchen Tagen gern ganz woanders. Stimmt. Hab schon lange nicht mehr die Luft der Freiheit eingeatmet. Hey, du bitte zeig mir den Weg, weil ich keine Zeit mehr habe. Im Hinterkopf weißt du, dass du alles nicht richtig machst. Eine Stimme sagt dir, dass du so dein Ziel nicht packst. Legst die Strecke zurück, die eine Abkürzung ist. Es war deine Wahl, weil so der Weg zum Spaß kürzer ist. Eigentlich sollte diese Aufgabe ein Hürdenlauf sein. Du packst die Hürden ein, denkst dir, wozu führt denn der Scheiß? Wenn du dich wirklich verarschen willst wie Stefan Raab, dann mach ruhig weiter, vielleicht wirst du sein nächster Star. Du sagst, du hast alles geplant wie bei deiner Hochzeit. Das egal, was kommt, du für dich allein. Nein, der Boss bleibt, was kannst du zeigen? Was hast du schon erreicht? Ich mach wenigstens etwas, was der Song hier zeigt. Du fühlst dich leblos, ja, weil du kein Leben hast. Du bist im Stress, was du auf jedem deiner Wege sagst. Bitte tu mir den Gefallen und enttäusche diesmal niemand mehr. Denn hast du einmal gewonnen, fällt das Verlieren schwer. Ich bin so leblos, wenn ich auf diesen Faden wander. Stimmt. Wär an manchen Tagen gern ganz woanders. Oh yeah. Hab schon lange nicht mehr die Luft der Freiheit eingeatmet. Hey, du bitte zeig mir den Weg, weil ich keine Zeit mehr habe. Ich bin so leblos, wenn ich auf diesen Faden wandern. Wär an manchen Tagen gern ganz woanders. Stimmt. Hab schon lange nicht mehr die Luft der Freiheit eingeatmet. Hey, du bitte zeig mir den Weg, weil ich keine Zeit mehr habe. Ich bin so leblos, wenn ich auf diesen Faden wander. Stimmt. Wär an manchen Tagen gern ganz woanders. Oh yeah. Hab schon lange nicht mehr die Luft der Freiheit eingeatmet. Hey, du bitte zeig mir den Weg, weil ich keine Zeit mehr habe. Ich bin so leblos, wenn ich auf diesen Faden wander. Wär an manchen Tagen gern ganz woanders. Stimmt. Hab schon lange nicht mehr die Luft der Freiheit eingeatmet. Hey, du bitte zeig mir den Weg, weil ich keine Zeit mehr habe. Keine Zeit mehr für dies, keine Zeit mehr für das, überhaupt keinen Spaß mehr dran. Ich hoffe, das ändert sich bald mal.